Der Rundfunk hat sich der Zielsetzung, die sich die Regierung der nationalen Revolution gestellt hat, ein- und unterzuordnen. Die Weisungen dazu gibt die Regierung. Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen. Und wenn wir eine andere Idee zu Worte kommen lassen, dann höchstens darum, um den Unterschied zu unserer Idee zu glauben, dass wieder einmal eine Zeit kommen könnte, wo man alle Parteien, von der sozialdemokratischen Partei bis zu den Nationalsozialisten, nur die Gelegenheit gäbe, am Rundfunk ihre sogenannten Ideen an das Volk zu bringen. Das ist kindlich. Der Rundfunk muss uns diese 100% zusammentrommeln. Und haben wir sie einmal, muss der Rundfunk uns diese 100% halten. Muss sie verteidigen. Muss sie so innerlich durchdrängen mit den geistigen Inhalten unserer Zeit, dass überhaupt niemand mehr ausbrechen kann.